Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, der Kompromiss ist noch nicht in trockenen Tüchern. Er wurde ja gestern wieder abgesetzt von der Agenda des Innenausschusses. Also es wird noch gerungen um einen Kompromiss, aber das, was jetzt am Montag an die Öffentlichkeit gelangte, das lässt uns nicht gerade fröhlich schwingen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück und blicken zurück. Was ist eigentlich im letzten Jahr passiert? Letztes Jahr, es war das Jahr nicht nur der Finanzkrise, sondern auch der Datenschutzskandale. Wir hatten zum einen große Probleme im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes. Lidl bespitzelte seine Mitarbeiter, die Telekom untersuchte, was Aufsichtsratmitglieder und Journalisten an Informationen ausgetauscht haben. Und dann gab es ja die Skandale im Bereich des Verbraucherdatenschutzes. Wir konnten als Verbraucherzentrale Bundesverband zeigen, dass man für schlaffe 850 Euro auf dem schwarzen Markt 6 Millionen Kundendatensätze inklusive Kontoverbindungsdaten kaufen kann. Und die Bundesregierung hatte, Sie haben es schon angesprochen, mit dem Datenschutzgipfel eigentlich gesagt, sehr ambitioniert, wir wollen einen Paradigmenwechsel einleiten. Die Nutzung für Zwecke der Werbung soll daran geknüpft werden, dass eine Einwilligung vorliegt. Mit jedem Entwurf, der dann im Laufe des letzten Jahres vorgestellt worden ist, wurden da leider jedoch Abstriche gemacht und das Ergebnis ist nun leider unzureichend. Die Gesetzesregelung ist ja das eine, aber andererseits fängt Datenschutz ja auch bei einem selber an. Viele Internetnutzer vor allem geben ihre persönlichen Daten ja relativ freigebig preis. Was raten Sie im Hinblick auf mehr Zurückhaltung? In der Tat ist der beste Selbstschutz, fängt bei einem selbst an. Das heißt, man sollte möglichst datensparsam sein, gerade bei Gewinnspielen zum Beispiel nicht unbedingt mitmachen oder sich genau überlegen, ob man mitmachen möchte oder auch im Internet nur die Daten angeben, die denn tatsächlich erforderlich sind. Aber hier beginnt schon das große Problem. Der Zugang zu vielen Internetdienstleistungen zum Beispiel wird daran geknüpft, dass ich auch viele meiner Daten freigebe und dann auch noch einwillige, dass diese Daten für Werbe- und Marketingzwecke verwendet werden können. Wir hatten uns also gewünscht, dass es ein klares Kopplungsverbot geben soll, also dass man Verbraucher nicht dazu zwingen kann, dass sie einwilligen, dass ihre Daten für Werbe- und Marketingzwecke verwendet werden. Und zu diesem generellen Kopplungsverbot ist es leider auch nicht gekommen. Ja, wie sollte man sich denn da in Zukunft oder auch jetzt aktuell verhalten? Gibt es da dann die Möglichkeit, andere Anbieter zu suchen, die diese Voreinstellung nicht haben? In der Tat ist es sehr schwierig für den einzelnen Verbraucher, also grundsätzlich so wenig Daten wie möglich geben. Man sollte dann genau gucken, ob es nicht vielleicht einen anderen Anbieter gibt, der weniger Daten erheben möchte. Und was man auf jeden Fall machen sollte, ist, man kann nachträglich durchaus seine Einwilligung widerrufen. Und von diesem, es ist zwar sehr kompliziert, aber von diesem Recht sollte man durchaus Gebrauch machen. Wie macht man das denn? Man hat eher zum einen ein Recht, bei jedem Unternehmen nachzufragen, welche Daten speichern Sie ihr eigentlich über mich und was machen Sie mit diesen Daten? Und dann hat man auch das Recht zu sagen, also in einem Schreiben, ich widerrufe meine Einwilligung, ich möchte nicht, dass meine Daten für diese Zwecke, für Werbezwecke verwendet werden. Das muss man dann also im Wesentlichen schriftlich machen. Haben Sie dazu auch schon mal einen Eigenversuch gemacht und können berichten, wie die Erfolgsaussichten sind? Die Erfolgsaussichten sind gemischt. Also es ist im Wesentlichen die Frage, wie schnell oder mit wie viel Nachdruck, wie viel Schreiben muss man sozusagen schicken. Seriöse Anbieter, die werden also das sehr schnell darauf reagieren und das ist gar kein Problem. Die haben dafür Standardverfahren, weniger seriöse Anbieter. Da muss man dann durchaus schon mal einen zweiten Brief schreiben oder auch damit drohen, dass man sonst zu der Verbraucherzentrale gehen würde. Was fehlt denn Ihrer Ansicht nach noch zu einer gelungenen Novelle des Datenschutzrechts? Was also wirklich sinnvoll wäre, ist, dass ganz klar im Gesetz geregelt wird, dass jede Nutzung und Weitergabe vor allen Dingen von Daten daran geknüpft ist, dass die Verbraucher dazu wirklich ausdrücklich eingewilligt haben. Es kann nicht sein, dass es hier das sogenannte Listenprivileg gibt, wonach Adressdaten und ein weiterer Datenpunkt auch ohne die Zustimmung von Verbrauchern weitergegeben werden dürfen, beziehungsweise Einwilligung heute häufig in allgemeinen Geschäftsbedingungen nahezu untergehen. Wir haben da einfach gesagt, es braucht eine ausdrückliche Einwilligung. Verbraucher müssen darauf gestoßen werden. Man darf diese Einwilligung nicht voraussetzen.